Also nicht für die Belange Italiens, sondern für die jüdisch-freimaurerische Kultur hatten sich die Söhne Italiens zu schlagen. Am 10. März 1915 sprach der Großorient aus, Zitat, und darum sind wir nicht neutral und können auch nicht neutral sein. Wir müssen den Krieg von 1866 gegen Österreich wieder aufnehmen. Zitat Ende. Am 16. Mai 1915, nachdem die russische Front in Galizien zusammengebrochen war, beschlossen die Würdenträger der italienischen Freimaurerei im Palazzo Giustiniani, einer der größten Verbrecherhöhlen der Welt, für das sofortige Eingreifen Italiens in den Krieg auf Seiten der Entente zu wirken. Das war am 23.05.1915 erfolgt. Am 24.05.1915, auch einem Jahr Wehtage, veröffentlichte der Großorient in Rom einen Aufruf an aller Brüder Italiens zum Kampfe gegen den Erbfeind. Die militärischen Wirkungen des Eintritts Italiens in den Krieg waren nicht so groß, als es die unsichtbaren Väter erwarteten. Die italienische Armee war nur ein mittelmäßiges Kriegswerkzeug, genauso wie 1866, und führte keinen Umschwung der Lage an den Fronten herbei. Inzwischen hatte sich die Propagandaarbeit der unsichtbaren Väter mit erhöhtem Eifer gegen die Völker und Heere der Mittelmächte, besonders gegen die deutsche Kraft, gerichtet und dabei sich eifrig schürend an die Nationalitäten Österreich-Ungarns gewandt, in dessen Heere die Tschechen besonders anfällig waren und regimenterweise und in kleineren Trupps zu den Russen übergingen. Die ganze Welt hallte wieder von den erlogenen Gräueltaten der Hunnen, von den Willkürakten des deutschen Kaisers. Die öffentliche Meinung der Welt, dieses freimaurerische Produkt, wandte sich stark gegen Deutschland und begann auf die Deutschen zu wirken, ohne indes damals bereits Wesentliches zu erreichen. In Deutschland bemächtigte sich Walter Rathenau der deutschen Wirtschaft, indem er sich geschickt als Retter aus der Not dem Kriegsministerium zur Verfügung stellte, um die in der Vorkriegszeit verhinderte planmäßige Mobilmachung der Wirtschaft jetzt in einer Kriegswirtschaftsorganisation nachzuholen, die tatsächlich die deutsche Wirtschaft vollständig in die jüdischen Hände brachte und ihre Überführung in die Botmäßigkeit des Weltleihkapitals und die Enteignung deutscher Besitzer erleichterte. Die von ihm eingerichtete Zentraleinkaufsgesellschaft war zugleich ein vortreffliches Organ für Nachrichtenübermittlung und Nachrichteneinholung aus den neutralen Staaten und über die neutralen Staaten hinweg in die Feindstaaten und aus ihnen heraus zur Verbindung mit den unsichtbaren Vätern. Planvoll war Walter Rathenau weiter geschritten. Die wirtschaftliche Not des Volkes liegt in vielen auf seinem Schuldkonto. Die Großlogen in Deutschland blieben in ihrer echt freimaurerischen Bruderliebe in Verkehr mit den Großlogen in den Feindländern und in den neutralen Staaten, die, wie zum Beispiel die Alpina in der Schweiz, ebenso stark gegen Deutschland hetzten wie die Großlogen der Feindländer, erst recht mit der Großloge in Ungarn. Sie setzten ihre Tätigkeit der Vorkriegszeit im Dienste des Akazienzweiges, des Weltzepters Judas, fort. Was die Waffen der Bruderkette dienstbaren Feindstaaten nicht erreicht hatten, konnte durch den unterwühlenden Kampf gegen den Siegeswillen des deutschen Volkes ermöglicht werden. Die verschiedenen Äußerungen brüderlicher Liebe des Großorients in Frankreich wiederzugeben hat keinen Wert, weil diese Arbeit durch die Weltpresse hinreichend bekannt geworden ist. Auch die Großlogen in Deutschland werden mit Ausfällen bedacht, geboren aus der Enttäuschung, dass das deutsche Volk so ganz anders sei, als Brüder Freimaurer verkündet hatten, nämlich nicht nur ein Volk der Dichter und Denker, sondern auch ein Volk der Tat. Die Ergüsse der freimaurerischen Großmächte in Frankreich, Italien und auch der Schweiz waren von solch plumper Unverschämtheit, dass nicht einmal die Bruderliebe der Großlogen in Deutschland die öffentliche Hetztätigkeit der beiden Großoriente auf die Dauer zu leugnen wagte, während sich die übrigen Großlogen, insonderheit die Großlogen in England und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, weiter ihrer brüderlichen Nachsicht erfreuen konnten, obschon sie sich über die kriegshetzerische Arbeit dieser Großloge keineswegs im Unklaren waren. Es hat profanes Interesse, dass die Bauhütte vom 9. Januar 1915 gegen die englische Großloge die schwersten Anklagen erhebt. Zitat: Die maurerischen Spitzen Englands sind mit den Regierenden auf dem Throne und den Parlamenten so eng verbunden, dass dies, den Ausbruch des Krieges zu verhindern, leicht möglich war. Zitat Ende. Und dann heißt es, Zitat: Also fort mit England aus der Bruderkette. Zitat Ende. Selbstverständlich war es der Bauhütte nicht ernst mit solchen Wünschen. Ausdrücklich betont die gleiche Bauhütte, Zitat: Die deutschen Großlogen stehen mit englischen und französischen in enger Verbindung. Zitat Ende. Während die Völker im schwersten Kampfe gegeneinander stehen, während die deutschen Großlogen wissen, dass namentlich die Großlogen in den Feindländern den Krieg hervorgerufen haben und jetzt die Propaganda gegen den deutschen Siegeswillen leiten, unterhalten sie amtliche und brüderliche Verbindung mit den Großlogen der Feindstaaten, eine echt freimaurerische Unmoral und eine unerhörte Versündigung am deutschen Volk, die nur noch durch den unmittelbaren brüderlichen Verkehr der Brüder im deutschen Heere mit den Brüdern der Feindstaaten außerhalb und in den Logen und Feldlogen überboten wird.